بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Wir sind angekommen beim zweiten Kapitel der Vortragsreihe, die Dinge, die ein Muslim oder Dinge im Islam, die der Muslim lernen muss oder wissen muss. Angekommen bei Kapitel 2, Tawhid al-Batin. Das ist der Tawhid, also der verborgene Tawhid sozusagen. Also die Dinge, die Anbetungen, die im Herzen stattfinden. Die Anbetungen, die im Herzen stattfinden. Und es ist sehr wichtig, sich mit seinem Herzen zu beschäftigen. Der Imam setzt sich zusammen, also ich meine jetzt nicht aus Taten mit dem Körper und so weiter, das hat man woanders behandelt, aber jetzt meine ich die offene Anbetung. Und die versteckte Anbetung. Und wir wissen, dass jegliche Anbetung nur zu Allah subhanahu wa ta'ala verrichten dürfen. So, offene Anbetungen, das heißt, dass andere Menschen diese sehen können. Also die Anbetungen mit der Zunge, indem jemand zum Beispiel den Koran rezitiert oder dem Körper. Und die Verborgenen sind versteckt und gemeint ist das Herz. Offene Anbetung mit der Zunge ist wie das, den Koran zu rezitieren, das Gute zu gebeten, das Schlechte zu verbieten mit der Zunge. Natürlich hat es auch Stufen, aber ich meine den Teil mit der Zunge. Mit dem Körper die offene Anbetung, zum Beispiel es Sujud, das Niederwerfen, das Schlachten eines Tieres zum Beispiel. Und bei der versteckten Anbetung, die Anbetungen, die mit dem Herzen verrichtet werden. Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ich erwähne einen Hadith von Nu'man ibn Bashir in Sahih Bukhari. Dieser Hadith ist in Sahih Bukhari. Der Gesandte Allah sagte, wisse, es gibt ein Organ im Körper. Wenn er gut ist, ist der ganze Körper gut. Und wenn er schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht. Welcher Körperteil ist das? Es ist das Herz. Es ist das Herz. So. Und die Taten, die mit dem Herzen verrichtet werden, die sind gewaltiger. Dieser Unterricht setzt sich aus 12 Unterkategorien zusammen, oder auf 12 Punkte sozusagen. Der erste ist Al-Ihsan. Al-Ihsan. Was ist Al-Ihsan? Es gibt einen Hadith im Sahih Bukhari von Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu überliefert. Jibril a.s. kam zum Gesandten Allah a.s. und er sagte ihm, berichte mir, was der Ihsan ist. Und der Gesandte Allah a.s. sagte zu ihm, Allah so anzubeten, als ob du ihn sehen würdest. Und wenn du ihn nicht siehst, dann weißt du, dass er dich sieht, sozusagen. Sinngemäß, ja, ne? Surah 4, Vers 125. Allah sagt, wer ist besser, der sich Allah hergibt und ein Muhsin ist. Muhsin ist jemand, der den Ihsan umgesetzt hat. Wer ist besser als ein Muhsin? Al-Ihsan sozusagen auf beste Art und Weise. So. Auf beste Art und Weise. Wir kommen zum nächsten Punkt. Das ist El Ikhlas. Die Aufrichtigkeit. Wie wir wissen, hat jede Ibadah Anbetung zwei Bedingungen. Erstens, dass man diese Tat nur mit Ikhlas für Allah verrichtet. Das heißt, mit der einzigen Absicht, Allahs Wohlgefallen zu erhalten. Die zweite Bedingung ist, dass man es gemäß der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam tut. Allah sagt in Surah 98, Vers 5, und wir haben nur, und ihnen ist nichts befohlen worden, außer Allah mit Aufrichtigkeit zu dienen. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Also, Ikhlas sagen. Eine Tat, die ohne Ikhlas, ohne Aufrichtigkeit für Allah verrichtet wird, ist ungültig. Diese Tat wird nicht angenommen. Und die Aufrichtigkeit, die kann keiner von dir sehen, kein Mensch. Denn diese Tat ist im Herzen, dass man diese Taten aufrichtig für Allah tut. Denn jemand kann, es kann sein, neben dir steht einer im Gebet. Auf deiner rechten Seite betet jemand mit der Absicht, Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Auf deiner linken Seite steht jemand und er will das Wohlgefallen der Menschen. Beide beten äußerlich, aber innerlich versucht jemand, den Wohlgefallen Allahs zu erlangen und dessen Tat wird Allah annehmen, wenn er will. Und von dem anderen wird die Tat zunichte gemacht, das Gebet. Yani die Tat, die nicht mit Ikhlas Aufrichtigkeit verrichtet, wird nicht angenommen. Ja. Der nächste Punkt ist At-Tawakkul. Also das Allah-Vertrauen oder auf Allah-Vertrauen. Das Gott-Vertrauen, ja. Auf Allah zu vertrauen. Du nimmst Allah als Wakil sozusagen, beziehungsweise als Sachwalter, sagt man auf Deutsch. Ja, es passiert nur, was Allah geschrieben hat. Ein gutes Beispiel dazu, zum Beispiel, dass man, auch wenn man arm ist, dass man keine Zinsen nimmt, weil man auf Allah vertraut, dass er einen versorgen wird. Deswegen. Und Allah sagt in Surah 33, Vers 3, und vertrau auf Allah, er ist der beste Wakile. Wir gehen zum nächsten Punkt. Ar-Rizq, die Versorgung. Die Versorgung. Rizq bedeutet nicht das Geld auf deinem Konto, sondern Rizq ist das, wovon du profitierst. Alles, wovon du profitierst, ist dein Rizq. Und dieser Rizq, Allah ist alleine derjenige, der dir diesen Rizq gewährt. Und Tawakkul bedeutet, dass jemand sich bemüht für seinen Rizq. Also jemand, er vertraut auf Allah. Aber er macht noch seine Dinge, die ihm, ja, er geht noch seinen Möglichkeiten nach. Zum Beispiel, er geht arbeiten, aber er weiß, dass es Rizq, die Versorgung nur von Allah kommt. Ein Bauer geht zu seinem Feld und bewässert sein Feld, aber er weiß, dass Allah derjenige ist, der es wachsen lässt. Aber ist ja nicht, es ist nicht so, dass er Tawakkul macht. Tawakkul ist jemand, der zu Hause sitzt und sagt, er will Rizq haben. Das ist ein Unterschied zwischen Tawakkul und Tawakkul. So. Sura 99, Vers 60 bis 62. Hier sagt Allah, also ich erwähne nur den Abschnitt, wo Allah das erwähnt, Allah versorgt sie. Also Allah ist derjenige, der Rizq gibt. Und was ist das beste Rizq? Beste Rizq ist Ghanima. Der Gesandte Allah sagte, mein Rizq ist mir unter meinem Speer gegeben worden. Also unter den Schatten meines Speers. So, wir kommen zum nächsten Punkt. Dass Allah sagt hier, dass er unsere Lebensspanne, die Lebenszeit, hat er bestimmt, ja, zu einem festgesetzten Zeitpunkt. Und der Gesandte Allah sagte zu Ibn Abbas, radiallahu anhuma, in der Tirmidhi ist das, er sagte zu ihm, die Stifte sind aufgehoben und die Tinte ist getrocknet. Die Lebenszeit ist vorgeschrieben, ja. Die Lebenszeit ist vorgeschrieben. Der nächste Punkt. Ist At-Tauba. Die Reue. Dass man bei seinen Sünden sich nur zu Allah wenden darf. Allah sagt in Surah 3, Vers 135, er sagt, niemand vergibt die Sünden außer Allah. Niemand vergibt die Sünden außer Allah. Deswegen, wenn man Tauba macht, und es ist Pflicht, wenn man eine große Sünde begangen hat, dass man Tauba macht, dann darf man diese Tauba nur zu Allah verrichten. Der nächste Punkt, 7, ist Al-Khawf. Die Furcht. Dass man Furcht hat. Dass man Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala hat und man darf nur Allah alleine fürchten. Aber es gibt wiederum drei Arten von Furcht. Beispielsweise eine Furcht ist die, und die erlaubt ist Angst vor einem Löwen oder so. Man hat Angst vor einem Löwen. Aber welche Furcht für niemanden außer wie zu Allah erlaubt ist, ist die, yani, dass man Angst hat, dass er einen bestrafen wird in der Akhira zum Beispiel. Oder dass er Angst hat, dass er einen bestrafen kann, wo immer auch man ist. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, er ist jetzt sagen wir mal in Deutschland und hat Angst, dass wenn er jetzt zum Beispiel kein Wicker macht, dass sein Scheich aus Zypern einen Blitz zu ihm schickt. Ja, so eine Angst ist nicht erlaubt. Und dieser Khauf ist nur für Allah erlaubt. Und diese Tauba und diese ganzen anderen Sachen sind auch nur für Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt. Allah sagt in Surah 33, Vers 39, الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا من الله. Diejenigen, die Botschaft Allahs verkünden, fürchten ihn, Allah und sonst niemanden. Ja, yani als Beispiel, man darf auch keine Furcht haben, dass der Tote im Grab einen sonst strafen wird, wenn man dies und das tut. Dass er wieder auferstehen wird und danach, dass der Tote einen bestraft oder so. Ja. Der nächste Punkt schreibe ich hier. Ar-Raja. Die Hoffnung. Die Hoffnung. Yani, was ist damit gemeint? Die Hoffnung auf Vergebung, die Hoffnung auf Lohn in der Akhira und so weiter. Diese Hoffnung darf man nur für Allah haben. Also diese Art der Hoffnung. Diese Art der Hoffnung. Allah sagt sinngemäß übersetzt, was ist mit euch, dass ihr dass sie keine Hoffnung in Allah hat. Zum Beispiel die Khawarij hatten keine Hoffnung oder haben keine Hoffnung. Die Khawarij haben nur Angst. Das ist eine Eigenschaft von ihnen. Aber Al-Muhim, wir kommen zum nächsten Punkt. Al-Wara. Al-Wara'a ist die spezielle Form der Angst. Was heißt das? Dass man, ich erwähne den Hadith, in Sahih Bukhari, Muslim, von Nu'man ibn Bashir, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Halal klar ist und dass das Haram klar ist. Und es gibt zwischen ihnen zweifelhafte Dinge, die unbekannt sind sozusagen. Wer sich davon fernhält, hat sein Dien bewahrt. Also damit ist dieser Wara'a gemeint. Jemand, der sogar sein Halal verlässt, weil es an diesem Halal zweifelhafte Dinge gibt. Also es ist nicht so ganz eindeutig. Also ja, Allah in zweifelhaften Dingen zu fürchten, na'am. So. Al-Haya, dass man sich schämt. Dass man sich schämt, Falsches zu sagen, weil Allah zusieht. Also zum Beispiel, dass man eine Lüge sagt oder man schämt sich, Sünden zu machen und so weiter und so weiter. Ja? Natürlich, man muss sich auch vor den Menschen schämen, dass man nicht seine Aura vor ihnen entblößt. Und so weiter. Der Hadith in Sahih Muslim, wo gesagt hat, dass er sagte, dass der Iman aus 70 und etwas Bestandteilen besteht und er erwähnte davon und er erwähnte unter diesen Bestandteilen, dass eine davon die Scham ist. Wir kommen zum 11. Punkt. Zum Beispiel erfährt, dass ein Verwandter verstorben ist, dass man dann geduldig ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man nicht dann sich bei Allah beklagt, ja Allah, warum hast du mir diesen Menschen genommen und so weiter und so weiter. Allah sagt in Surah 2, Vers 155 bis 156. Er sagt, diejenigen, die durch ein Unheil getroffen wurden und sagen, von Allah kommen wir und zu ihm ist die Heimkehr. Er sagt, Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Derjenige, der Sabr in diesen Momenten hat bei Unheil, er kriegt drei Geschenke. Auf ihm, Allah macht auf ihm Salawat. Danach Rahma, Barmherzigkeit und Allah zählt ihn zu den Muhtadun, zu den Rechtgeleiteten. Und es bedeutet auch, dass man weitermacht im Dien, dass man standhaft ist, standhaft in der Da'wa und wenn eine Person stirbt, dass man nicht Wehklage macht, dass man nicht seine Kleider zerreißt, dass man nicht seine Haare rausreißt und so weiter und so weiter. Na? Der 12. und letzte Punkt ist As-Sabr ala al-Marad. Geduld bei Krankheit. Ist eigentlich sehr ähnlich wie dem, was ich oben erwähnt habe. Aber das beste Beispiel, oder ein sehr gutes Beispiel, ist Ayyub a.s. Ayyub a.s., Allah lobte ihn für seine Geduld im Koran. Für seine gewaltige Geduld lobte Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Koran. Surah 38, Vers 44. Gewiss, wir haben ihn, also Ayyub a.s., voller Geduld sozusagen vorgefunden. Denn Ayyub a.s. wurde schwer geprüft an seinem Körper, an der Krankheit, an Besitz und so weiter. Und Allah weiß am besten, Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.